Deutschlandradio Kultur. Klangkunst. Heute mit einer Wiederholung von Tetsuo Furudates Hörstück Goya. Ein heller Morgen. Während ich frühstücke, spüre ich etwas hinter meinem Rücken, das mich in den Wahnsinn treibt. Es scheint, als ob sich das auf der Rückseite der Wand hinter mir, ein verschlossenes Zimmer, sich befände. Als existiere dort gleichzeitig ein stockdunkler Raum, den das morgendliche Sonnenlicht nicht erreicht. Dort verschlingt ein Vater seinen Sohn. Der japanische Noise-Künstler Tetsuo Furudate übersetzt die schwarzen Bilder Francisco de Goyas in ein beklemmendes Klanggemälde aus sprachlichen und musikalischen Schreckensvisionen. Tetsuo Furudate, 1958 geboren, lebt in Tokio und zählt zu den wichtigsten Komponisten und Musikern der japanischen Noise-Bewegung mit zahlreichen Konzerten auch in Europa. Motome Tsuka, der Grabhügel, Deutschland Radio Kultur 2005, wurde bei der Berliner Woche des Hörspiels mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet. Hören Sie nun Goya von Tetsuo Furudate. Ein heller Morgen. Ich nehme mein Frühstück ein. Während ich frühstücke, spüre ich jedoch etwas hinter meinem Rücken, das mich in den Wahnsinn treibt. Es scheint, als ob sich auf der Rückseite der Wand hinter mir ein verschlossenes Zimmer befände. Als existiere dort gleichzeitig ein finsterer Raum, den das morgendliche Sonnenlicht nicht erreicht. Dort verschlingt ein Vater seinen Sohn. Der Vater reißt seinem kleinen Sohn erst den Kopf und dann den Arm ab. Zwischen seinen Zähnen an der Seite guckt noch der kleine Finger hervor. Eine Rippe sticht in seine Speiseröhre. Er schlürft das Blut. Hast du gesehen? Einen furchtbaren Baum am Rand der Stadt. Unzählige Fliegen umkreisten ihn. Sie haben sie gehängt. Sie haben sie in Stücke geschnitten. Thank you. Meter. Unter ihren Fußsohlen werden alle Schreie zerquetscht. Ihre Augenhöhlen mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und ohne ein Auge und ohne Licht sind auf den Boden gerichtet. women. das Bellen hört? Ein Hund bellt. Der Horizont geht verloren. Francisco, was ist? Kannst du nicht schlafen? Doch. Habe ich die Macha gesehen? Nein. Du kannst mich nicht sehen. Doch. Ich kann dich sehen. Du bist wie das Licht, das ich verloren habe. Nein. Das bin nicht ich. Es ist die Macha, die du siehst. Ich bin es nicht. Sie hörten Goya von Tetsuo Furudate. Komposition und Realisation Tetsuo Furudate. Goya Götzner Lepper. Leocadia Judith Seerbrock. Gesang Yokoyama Sakevi, Beast Arts und Harue Manzer. Piano Olga Magieres. Übersetzung Ken Hagiwara. Ton Japan Hideki Ataka und Jun Kawabata. Airplane Label. Ton Deutschland Radio Kultur. Thomas Monnerjahn und Hermann Leppich.